Wir schreiben den 11. November 2016. Die gesamte Welt ist in Aufruhr. Ein rücksichtsloser Egomane wird Präsident der Vereinigten Staaten. Ein machthungriger Demagoge sitzt auf dem selbstgebauten türkischen Thron. Und die deutsche Bundesregierung versucht den Spagat zwischen humanitärem Flüchtlingshelfer und erfolgreichem Waffenlieferant. Um es kurz zu machen, die Sache sieht nicht rosig aus. Aber ist denn wirklich alles so schlimm? Gibt es da nicht vielleicht ein kleines Dörfchen am Nordpol, wo die Welt noch in Ordnung zu sein scheint? Der heilige Nikolaus und seine Helfer bereiten sich nämlich dort auf das baldige Weihnachtsfest vor. Aber auch das ist nicht mehr ganz so einfach wie früher. Was ist denn nur mit den Menschen los? So viele Hintern kann man ja gar nicht versohlen. Letztes Jahr sind mir 3 Ruten gebrochen. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch, Knecht Ruprecht. Wir hatten uns doch darauf geeinigt, das Knecht wegzulassen. Politisch höchst unkorrekt, Nikolaus. Verzeih mir. Alte Gewohnheit, Ruprecht. Alte Gewohnheit. Also, wir sind kurz vor der Deadline und uns fehlen noch mindestens 30% der Geschenke. Human Resources sitzt mir im Nacken, weil wir die Kleinwüchsigen immer noch Elfen nennen. Mein Schlitten darf nicht mehr in die Innenstädte, weil ich die Feinstaubplakette nicht bekommen habe. Und die Rentiere wollen jetzt eine Gewerkschaft gründen. Eine Gewerkschaft für Rentiere! Wie läuft's denn zu Hause? Frau, Kinder... Ach, hör mir doch auf damit. Wir sitzen hier seit Juli. Listen auswerten, Geschenke planen. Meine Kinder sehe ich seit der Scheidung eh nur noch am Wochenende. Und weißt du was? Letzte Woche. Ich hätte die Kinder haben sollen und meine Frau fährt mit ihrem Neuen, diesem Jochen, auf die Malediven. Nimmt die Kleinen natürlich mit. Wenigstens kann ich mich jetzt um dieses heillose Chaos hier kümmern. Hier ist die Jahresbilanz vom letzten Jahr. Nur noch 45% auf der Artigliste? Mein Gott! 50% unartig und 5% prefer not to answer. Ich sag ja, ich brauche eine Hilfe. Vielleicht sogar 2. Was ist denn mit dem Krampus? Der war doch immer so schön gruselig. Nur 3% Rückfallrate bei unartigen Menschen, wenn ich mich recht entsinne. Ach, an den kommen wir doch nicht mehr ran. Warum das denn nicht? Ja, der hat doch letztes Jahr diesen riesigen Hollywood-Film gehabt. Der hat sich selbstständig gemacht mit irgendwelchen Motivationsseminaren. Artig in 20 Tagen oder so. Es geht allen nur noch um Erfolg und Geld. Ach, Mann, Mann, Mann. Wen haben wir denn noch? Den Klappauf? Querschnitt gelähmt, Kamin runtergefallen. Der Schmutzli. Er darf sich nach einstweiliger Verfügung keinen Kindern mehr nähern. Und der Beelzebub? Schaffenskrise. Komplett raus aus dem Bestrafungsbusiness. Leitet jetzt ein Bed and Breakfast in Niederbayern. Das gibt es doch nicht. Was ist denn mit dem schwarzen Piet? Ach komm! Wir haben das Jahr 2016. Glaubst du, was die Leute sagen? Wenn nachts um 12 ein Schwarzer im Wohnzimmer steht und die Kinder mit einer Rute halten. Ja, ist ja gut. Du hast ja recht. Dann musst du halt Überstunden einreichen. Ach. Müssen wir alle. Ja, dann will ich wenigstens eine neue Rute haben. Und Handschuhe. Ja, sollst du bekommen, Ruprecht. Sollst du bekommen. Es tut mir auch so leid, ich wüsste ja gar nicht, was ich ohne dich anfangen soll. Also, wir haben noch 4 Wochen Zeit, bis die Geschenke fertig sein müssen. Dann brauchen wir neue Lieferrouten und dann... Mein Gott, wie soll ich denn jetzt nach Amerika kommen? Ich habe doch einen türkischen Pass. Der Trump lässt mich doch niemals rein. Und wenn die Mauer erst steht und der Luftraum abgeriegelt ist... Immer mit der Ruhe, Nikolaus. Wir finden da schon einen Weg. Und in Sachsen brauche ich mich ja auch nicht mehr blicken lassen. Und ohne Geschenke regen sich die Leute ja auch sofort auf. Sollen wir dann nicht einfach mal an die Listen gehen? Na gut. Okay, wen haben wir denn als nächstes hier? Seger, Martina... Unfall mit Fahrerflucht. Unartig. Unartig. Rehlinger, Bernd in den sozialen Netzwerken Hasskommentare verbreitet. Unartig. Seehofer, Horst wollte die Grenzen schließen. Generell so ein Wüterich. Hat der nicht seine Frau betrogen und ein uneheliches Kind gezeugt? Ruprecht, ich bitte dich. Wir sind hier am Nordpol und nicht bei der Bunten. Aber ja, unartig. Gott, was ist denn da los in der Welt? Vielleicht brauche ich einen Taser. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Erst die Geschenke und dann auch noch die Bestrafung. Wir kommen ja gar nicht mehr hinterher. Und die Außenstelle Orient hat uns jetzt auch noch die ganzen Flüchtlinge zugeteilt. Die wollen dann Halal printen und... Jetzt hör aber auf. Du fängst ja schon an wie dieser Seehofer. Ach, du hast ja recht. Das wächst einem hier einfach über den Kopf hinaus. Das ist doch auch einfach nicht zu schaffen. Die Elfen... Mitarbeiter mit vertikaler Herausforderung arbeiten hier unter Sweatshop-artigen Bedingungen wie bei Kick, als der Rentiere lahmt und die Versicherung... Warte, sag das nochmal! Was? Das mit den Rentieren? Nein, das mit Kick! Die und H&M lassen doch jetzt alles in Indien machen! Ach, Ruprecht, ich bitte dich! Hör mir erstmal zu! Wir outsourcen die Geschenkearbeit. Einfach ein Ökosiegel drauf und ein bisschen Nachhaltigkeit auf der Fairtrade-Tüte. Das interessiert doch eh keinen und... Ruprecht, jetzt mach aber mal halblang! Ich bin der heilige Nikolaus! Was sollen die Leute denn sagen? Der liebe Herrgott zum Beispiel. Und dann habe ich im Frühjahr wieder das Christkind auf der Matte stehen mit seinen Glöckchen und dem ewigen selbstgerechten Lächeln. Soll das doch wieder den Job machen? Gib mir doch bitte noch eine Aspirin, sei so gut. Danke dir. Oh Gott, vergelt's. Nein. Das geht ja nun wirklich nicht. Ja, und was ist die Alternative? Keine Geschenke? Das ist ein Spiel mit dem Feuer. So wie damals, 1914, als der Schlitten kaputt war. Keine Geschenke und bumm, Weltkrieg. Ach, du hast ja recht. Weihnachten ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist alles nicht mehr so leicht wie früher. Das waren noch Zeiten. Allerdings. Das waren noch Zeiten. 7,3 Milliarden Menschen sind das jetzt. Wie soll man das nur schaffen? Weißt du noch, wie wir angefangen hatten damals? In der Scheune deiner Mutter? Kleines Startup. Idealismus. Ja, und dann kam Coca-Cola. Coca-Cola. Schlimmste Entscheidung meines Lebens. 50 Kilo musste ich zunehmen für die Plakate. Und was habe ich dafür bekommen? Vorgesetzte und Diabetes. Das waren noch Zeiten damals. Da haben sich die Leute noch angestrengt beim Schenken. Jetzt gibt's nur noch Amazon, Wunschlisten, Jochen Schweizer Gutscheine, Groupons. Und bestrafen darf man auch niemanden mehr richtig. Hauen darf man nicht mehr, spucken darf man auch nicht mehr. Und jetzt gibt's hier und da mal einen kleinen Shitstorm, wenn man Mist baut, aber... Boah. Weißt du was, Ruprecht? Wir machen das mit dem Outsourcen. Vielleicht erstmal die Hälfte der Produktion. Ich meine, so schlimm ist das in Indien ja jetzt auch nicht mehr. Genau, die haben da ja mittlerweile auch recht humane Arbeitsbedingungen, habe ich gelesen. Letztes Jahr sind nur 300 Arbeiter in Fabriken verbrannt. Ja, und ich meine, diese neuen Sicherheitsnetze und so. Und die lassen die Kinder jetzt ja auch mit den Eltern zusammen in einer Abteilung arbeiten. Ganz genau. Und das Arbeitsantrittsalter wurde auf 7 Jahre erhöht. Ja, richtig. Und diese neuen Farbstoffe, habe ich gelesen, die sind ja auch, also so gut wie gar nicht mehr krebserregend. Das ist ja nichts mehr. Und jedem Arbeiter, wenn wir schon bei Gesundheit sind, jedem Arbeiter steht jetzt ein ganzes Pflaster im Jahr zu. Ha, wieder ein Schritt in Richtung gesetzliche Krankenversicherung. Man muss diesen Schwellenländern ja auch die Chance zum Aufschwung geben, ne? Investieren. Irgendwo haben wir ja auch angefangen. Ja, und ich meine, wenn die Leute nicht zur Arbeit kommen, dann muss die Arbeit halt auch irgendwie zu den Leuten kommen. Richtig. so nimmt auch diese kleine Weihnachtsgeschichte ihr Ende. Der Geist der Weihnacht wird globalisiert und geht im neuen Jahr erstmals an die Börse. Der Nikolaus hat endlich mal wieder Zeit, um mit seinen Kindern ins Warner Brothers Movie World in Bottrop zu fahren. Und Ruprecht bekommt seine wohlverdiente zweite Route. Wir von Creamspeak wünschen euch ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr mit euren Familien und Freunden unter dem Weihnachtsbaum sitzt oder mit euren Liebsten über die Lichtermärkte geht, dann denkt vor allem an eins. Das neue iPhone 7 kommt nämlich jetzt ohne Bluetooth-Kopfhörer. Die müsst ihr unbedingt extra dazu kaufen, sonst fangt ihr euch nämlich richtig fiese Blicke von euren verzogenen Plagen ein. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, 10-jährigen Smartphones zu schenken? Ich saß letztens in der Bahn und die hatten alle eins. Jeder einzelne. 10-Jährige. Wo soll das denn doch alles enden? Die reden nicht mehr miteinander, die gucken nur noch auf ihre Displays, die schauen sich nicht mehr an.